Das Flüchtlingslager Ba'araka am Stadtrand von Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Irakisch-Kurdistan, einige Dutzend Kilometer nordöstlich von Mossul. Ein Kleintransporter überholt, 6 Kinder, die auf der offenen Ladefläche balancieren, rufen übermütig den Journalisten zu. Allein im Irak ist die Terrormiliz IS nach Angaben der Vereinten Nationen vom 21. Juli für die Flucht von 3,1 Millionen Menschen verantwortlich. Entwurzelte Iraker, die in äußerst provisorischen Lagern auf eine Rückkehr in ihre Heimat hoffen. Wir wollen, dass die Regierung Mossul schnell wieder befreit, dass wir zurückgehen können. Warum leben wir hier in der Wüste, unter der gleißenden Sonne, ohne Wasser oder Elektrizität? Jetzt sind wir in einem Lager und unsere Lage ist sehr schlecht. Der Sand, die Hitze, ohne Strom, nichts gibt es hier. Wir wünschen, dass unsere Regierung rasch unsere Gegenden befreit. Saladin, Mossul, Ramadi und Fallujah, um den Menschen zu helfen, damit die Kinder in ihre Häuser zurückkehren können. Doch diese Perspektive ist in dem Maße in weitere Ferne gerückt, indem es der Terrormiliz IS gelungen ist, über einen längeren Zeitraum ihre besetzten Gebiete zu halten und dort unter Anwendung schierer Gewalt sogenannte zivile Strukturen zu errichten. Die New York Times ließ in dieser Woche Einwohner in dem Herrschaftsterrain des IS zu Wort kommen, anonymisiert, mit Aussagen, die keinen Zweifel daran lassen, dass die Terrororganisation dabei sei, sich in einen, so wörtlich, funktionierenden Staat zu wandeln, der extreme Gewalt, nämlich Terror, als Mittel anwende. Die vormals alles durchdringende Korruption sei komplett verschwunden. Mord und Diebstahl gäbe es höchstens noch vereinzelt angesichts der fundamentalistischen Anwendung der Scharia. Selbst falls er mit 1 Million Dollar von Raqqa in Syrien nach Mossul fahren würde, niemand würde es wagen, auch nur einen einzigen Dollar anzufassen, wie die New York Times einen Händler aus Raqqa zitiert, der Provinzstadt im Osten Syriens, die der IS als seine Kapitale betrachtet. Als einer der ersten namhaften amerikanischen Wissenschaftler stellte Stephen Walt, Politologieprofessor an der Harvard University, vor kurzem die ketzerische Frage im Fachjournal Foreign Policy: Was machen wir, falls der IS gewinnt? Angesichts der Unfähigkeit der irakischen Regierung, eine erfolgreiche Gegenoffensive einzuleiten und die IS-Terrormiliz aus dem sunnitischen Westen des Landes zu vertreiben, erscheine die Entwicklung realistischer als die bislang stets irrigen Prognosen Washingtons. Seit über einer Woche versuchen Kampfverbände der irakischen Armee und der schiitischen Milizen, die rund 60 Kilometer westlich von Bagdad entfernte Stadt Fallujah zurückzuerobern. Das sei für die Regierung von Ministerpräsident Haider al-Abadi zentral, meinem politischen Beobachter in der irakischen Hauptstadt, Ali Hussein. In den Augen der Regierung und der Streitkräfte ist Fallujah ein Arsenal des IS, um neue Rekruten zu gewinnen. Zudem gibt es dort eine Waffenfabrik, die für die Militanten eine wichtige Rolle spielt, um sich bewaffnen zu können. Und geografisch gesehen ist es auch ein zentraler Knotenpunkt für die Logistik des IS. Später in diesem Sommer soll auf Drängen Washingtons auch Ramadi zurückerobert werden, die Provinzhauptstadt Anbars, der größten sunnitischen Provinz des Landes. In ihrem eigenen Machtbereich schirmt die Terrormiliz IS alles hermetisch ab. Nichts darf nach draußen dringen, was die Rekrutierung von ausländischen Dschihadisten, seriösen Schätzungen zufolge 1.000 pro Monat, gefährden könnte. Mutige irakische Journalisten, die dennoch die Außenwelt mit Informationen versorgen, müssen mit ihrem Leben bezahlen. Wie die irakische Journalistin Sua Ahmed Radi, die für eine Zeitung in ihrer Heimatstadt Mossul arbeitete. Anfang Juli wurde sie nach Angaben des irakischen Journalistenverbandes in Mossul ermordet, Tage nachdem IS-Milizen in ihr Haus eingedrungen waren und sie verschleppt hatten. Angehörige wurden anschließend verständigt, sie könnten den Leichnam jetzt abholen. Eine Woche später, am 16. Juli, ermordeten Mitglieder der Terrororganisation einen Kameramann in Mossul, Jalal al-Abadi, der für den lokalen TV-Sender Al-Mosulia tätig war. Sein Verbrechen? Er habe Informationen an die nationale Presse weitergegeben. Sein Märtyrium in IS-Gefangenschaft dauerte 41 Tage.